Siebtens, die Annalen des österreichischen Klosters Melk sind ausnahmsweise noch im Original erhalten. Man kann also die Unstimmigkeiten in diesen Annalen nicht auf das Konto eines gedankenlos arbeitenden Abschreibers buchen. Redlich fasst seine Untersuchungen der Melker Annalen folgendermaßen zusammen. Der Annalist nahm es keineswegs sehr genau und schrieb gar oft die Nachrichten erst geraume Zeit später ein. So erklärt es sich, dass gleich anfangs das meiste, was zu 1127 und 1128 erzählt wird, ins Jahr 1126 gehört. Später haben sich nun nach Ausweis der Schrift mehrere Schreiber mit den Eintragungen befasst und alle diese Schreiber litten sonderbarerweise angesichts des Pergaments und der Tinte an temporärer Gedächtnisschwäche, denn später einmal sind gar durch 13 Jahre, wo sehr viele verschiedene Schreiber sich an der Aufzeichnung beteiligten, alle Ereignisse um ein Jahr zu spät angesetzt und derartiges kommt weiterhin noch öfters vor. Achtens. Ernst Sackur über die Historien des Rodolphus Glaber, der angeblich um 1405 geschrieben haben soll. Eins ist im höchsten Grade seltsam. Er setzt die Daten fast durchweg um 2 Jahre zu spät an. Der Tod Konrads II. Wird beispielsweise falsch zum Jahr 1041 angesetzt. Dabei handelte es sich um Ereignisse, die in die Zeit gefallen sein sollen, in der Glaber in seinem Werke schrieb. Sackur glaubt für diese chronologische Verwirrung eine Erklärung gefunden zu haben. Auf einem bloßen Verschreiben kann das natürlich nicht beruhen. Ich möchte deshalb die Vermutung wagen, dass der Autor, als er 1045 zu schreiben begann, sich ein Schema anfertigte, in welchem die Zeitpunkte durch die Differenz vom Augenblick der Aufzeichnung angegeben wurden, also etwa vor so und so vielen Jahren geschah das und das. 2 Jahre später, Ende 1046 oder Anfang 1047, hätte er dann von diesen Notizen Gebrauch gemacht, ohne in seiner Gedankenlosigkeit der inzwischen verflossenen Zeit Rechnung zu tragen. Ich darf es mir wohl versagen, zu einer solchen riesenhaftigen Gedankenlosigkeit weitere Bemerkungen herzusetzen. Neuntens, H. Steffen über die Xantener Jahrbücher. Von 854 ab kann man fast bis zum Ende der Xantener Jahrbücher eine fortlaufende Verschiebung der Chronologie erkennen, indem alle Ereignisse 1 bis 2 Jahre zu spät angesetzt werden. Wie vorsichtig man die chronologischen Ansätze aufzunehmen hat, lehrt beispielsweise das Jahr 866. Hier finden wir bunt durcheinander gemischt Angaben, die um volle 2 Jahre zurückdatiert sind, endlich eine Gruppe von Nachrichten, die in das Jahr 865 gehören. Zehntens. Wenn wir noch das Nekrolog von Tegernsee anführen, so deshalb, weil wir daran nicht nur einmal wieder die epidemische Schwachsinnigkeit gebildeter Menschen des Mittelalters bestätigt finden, sondern auch deshalb, weil wieder ein Beitrag dafür geliefert werden kann, dass die Fachhistoriker tatsächlich keinen Augenblick zögern, die zweifellose Echtheit einer Quelle mit der so bekannten abgrundtiefen Dummheit ihrer Verfasser zu retten. Das Tegernseer Nekrolog ist in 2 Bearbeitungen überliefert. Neben dem eigentlichen Totenbuch sind Nekrologienfragmente erhalten, deren Eintragungen sich auf dieselben Ereignisse beziehen. Also finden wir im Nekrolog und den Fragmenten auch die gleichen Todesdaten? Nein, wir finden verschiedene Daten für gleiche Todesfälle. Hören wir? Auffallenderweise sind nämlich die Todesdaten vom Tegernseer Mönchen in unseren Fragmenten zum Teil um 1 oder 2 Tage später eingetragen als im Tegernseer Nekrolog. Eine sonderbare Geschichte. Unser Kritiker meint denn auch zögernd, sollte man denn in Tegernsee für denselben Namen 2 verschiedene Todesdaten geführt haben? Das scheint unwahrscheinlich. Uns erscheint das nicht nur unwahrscheinlich, sondern glatt unmöglich Oder aber die Tegernseer Mönche müssten Halbidioten oder Schalksnarren gewesen sein. Und richtig, unser Fachmann, der so naheliegenden Meinung, die Mönche seien tatsächlich mit Schwachsinnigkeit geschlagen gewesen, denn uns wird folgende Erklärung geboten. Stammt diese Liste, so argumentiert der Kritiker, nicht direkt aus Tegernsee, sondern nimmt man an, warum sollte man nicht annehmen, sie stamme aus Egern, dann erklären sich die verspäteten Einträge umso leichter. Man trug eben den Tag ein, an dem der Bote die Todesnachricht brachte. Und diese Erklärung befriedigt nun das kritische Gemüt des Fachmannes vollkommen. Die Tatsache ist ja erreicht, die Fragmente sind echt. Wir aber versetzen uns in die angenommene Lage. Ein Bote kommt aus Tegernsee nach Egern und meldet, gestern, zum Beispiel am 20. April, ist der Abt X gestorben. Unser Schalksnarr in Egern nimmt seine Feder und schreibt ohne Besinnen in sein Nekrolog, Abt X gestorben am 21. April, denn heute war ja der 21. April. Und eben am 21. hatte er ja die Nachricht erhalten, der Abt sei am 20. gestorben. Dass er Unsinn niederschrieb, hat der schwachsinnige Mann gar nicht empfunden. Er schrieb ja solchen Unsinn auch nicht bloß einmal. Nein, er schrieb ihn öfter. Er konnte sich ja damit trösten, dass seine Genossen an anderen Orten es nicht besser machten. Nennt doch zum Beispiel das Nekrolog von Zwiefalten als Todestag des Bischofs Adelbero von Würzburg den 7. Oktober, das von St. Blasien den 16. Oktober. Andere Mönche machten sogar ihre irrigen Einträge ganz willkürlich.